Also der Leo Keller möchte gerne noch eine Liste rumgeben lassen, wo man Gelegenheit hat, sich in den E-Mail-Verteiler eintragen zu lassen für Veranstaltungen. Sämtliche Veranstaltungen, die stattfinden. Ja gut, jetzt ist 10 nach 8. Ich werde um 10 nach 9 aufhören zu sprechen. Ziel des Vortrags ist es, ein Verständnis des Satzes von Hans-Jürgen Krahl zu vermitteln, dass die Differenz von Wesen und Erscheinung, dass Marx die Differenz von Wesen und Erscheinung zum Inbegriff der Kritik gemacht habe. Und genauer gesagt sind es zwei Ziele. Zum einen möchte ich verdeutlichen, was das Spezifische an der Kritik der politischen Ökonomie ist. Das heißt, was den Kritikcharakter der Kritik der politischen Ökonomie ausmacht. Und zum anderen möchte ich ein Verständnis von Ideologie vermitteln. Und zwar Ideologie nicht im Sinne eines interessegeleiteten Denkens, also eines Denkens, das die Interessen einer oder die partikularen Interessen einer bestimmten Schicht oder Gruppe ausdrückt. Ideologie auch nicht verstanden im Sinne von Manipulation der beherrschenden Klasse durch eine herrschende Klasse, sondern Ideologie verstanden im Sinne der kritischen Theorie als notwendig falsches Bewusstsein. Und dabei soll insbesondere deutlich werden, was diese Rede von Ideologie im Sinne des notwendig falschen Bewusstseins eigentlich unterstellt. Und zwar eine Konstruktion, die erstmal recht absurd anmutet, eine Konstruktion eines Wesens, das erscheint, aber so erscheint, dass es in seiner Erscheinung sich selbst sozusagen unsichtbar macht, verkehrt erscheint. Und dass deshalb die richtige Auffassung der Erscheinungsform des Wesens notwendig falsches Bewusstsein produziert. Und immer wenn im Folgenden die Rede ist von einer Differenz von Wesen und Erscheinung, ist genau diese Konstruktion gemeint. Und ich hoffe, dass ich diese Konstruktion ja konkret nachvollziehbar machen kann im Laufe des Vortrags. Noch eine kurze Vorbemerkung darüber, um was es in dem Vortrag nicht geht. Also diese besagte Differenz von Wesen und Erscheinung ist nach Marx allen Kategorien der kapitalistischen Warenproduktion eigentümlich. Das heißt der Kategorie der Ware, des Geldes und des Kapitals. Marx spricht auch also vom mystifizierenden Charakter der Kategorien, und der mystifizierende Charakter der Kategorie der Ware besteht darin, dass ein gesellschaftliches Verhältnis, nämlich arbeitsteilige Produktion zwischen privaten Produzenten, als Verhältnis von Dingen erscheint, und der mystifizierende Charakter des Geldes besteht darin, dass dieses Produktionsverhältnis unmittelbar als Ding erscheint. Und das, also einige von euch werden das sicher kennen, verhandelt Marx ja, also den mystifizierenden Charakter von Ware und Geld, verhandelt Marx im ersten Abschnitt des ersten Bandes, und zwar insbesondere in dem Kapitel über den Fetischcharakter der Ware. Und das nur vorneweg ist nicht Thema meines Vortrags. Ich werde mich beschränken auf den mystifizierenden Charakter oder Differenz von Wesen und Erscheinung nur in Bezug auf die Kategorie des Kapitals. Und wenn man jetzt in Bezug auf die Kategorie des Kapitals von Wesen und Erscheinung spricht, was ist mit Wesen gemeint? Mit Wesen ist inhaltlich gemeint ganz einfach die Mehrwertproduktion, so wie sie Marx im ersten Bande des Kapitals analysiert. Also unter Wesen kann man die Mehrwertproduktion verstehen. Und wenn man jetzt von der Differenz von Wesen und Erscheinung spricht, in Bezug darauf, dann impliziert es ja, dass das Wesen, also der Mehrwert, die Mehrwertproduktion, nicht offen zutage liegt, sondern gewissermaßen ein Rätsel ist, ein Geheimnis ist. Und das sind auch immer die Begriffe, die Marx hier ganz bewusst benutzt. Er spricht immer wieder vom Geheimnis der Plusmacherei, vom Geheimnis der Mehrwertproduktion. Und darin liegt schon ein ganz entscheidender Unterschied zu vorkapitalistischen Produktionsweisen, wo es diese Differenz von Wesen und Erscheinung nicht gibt, wo es zwar auch den Tatbestand der Aneignung von Mehrarbeit durch eine herrschende Klasse gibt, aber das liegt offen zutage. Also Marx sagt über die Grundrente, die ja in feudalen Verhältnissen eigentlich die vorherrschende Form der Aneignung von Mehrarbeit durch eine herrschende Klasse ist, über diese Grundrente sagt er, sie ist nicht nur unmittelbar unbezahlte Mehrarbeit, sondern erscheint auch als solche. Also hier haben wir keine Differenz von Wesen und Erscheinung und deswegen ist hier in so feudalen Verhältnissen auch keine Wissenschaft im eigentlichen Sinne notwendig, keine Analyse, weil es eben offensichtlich ist, der Tatbestand, also der Bauer arbeitet 3 Tage in der Woche auf dem einen Feld für seine eigene Reproduktion, 3 weitere Tage auf einem anderen Feld für seinen Grundherrn. Das heißt, die Mehrarbeit ist hier noch räumlich und zeitlich getrennt von der Arbeit für sich selbst. Also, und insofern, weil ihr hier nochmal keine Differenz von Wesen und Erscheinung vorliegt, ist auch keine Wissenschaft von feudalen Verhältnissen notwendig. Das ist ja, er kennt sicher den Satz von Marx, dass alle Wissenschaft überflüssig wäre, wenn Wesen und Erscheinung zusammenfallen. Und genau das ist hier der Fall. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich, wenn nun eine solche Differenz von Wesen und Erscheinung vorhanden ist, wenn also das Wesen, in unserem Fall eben die Mehrwertproduktion, ein Geheimnis ist, dann ist auch eine Wissenschaft notwendig, um dieses Wesen, die Mehrwertproduktion, aufzudecken. Und diese Wissenschaft ist für Marx die klassische politische Ökonomie. Die klassische politische Ökonomie setzt Marx an bei William Pitti und lässt sie also über die Physiokraten gipfeln in Adam Smith und David Ricardo als den herausragendsten Vertretern. Und dasjenige, was nach Marx die klassische politische Ökonomie charakterisiert, ist jetzt wieder eine abstrakte Formel, aber ich werde es gleich näher erläutern, ist eben diese, wenn man so will, Entdeckung des Wesens, die Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen. Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen. Das ist das, was die klassische politische Ökonomie in Marx' Worten auszeichnet, im Unterschied zu dem, was er Vulgärökonomie nennt, die die Erscheinungsformen bloß systematisiert verdolmetscht. Und was meint das jetzt inhaltlich, diese Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen? Das meint, dass die, also in den Augen von Marx, die klassische politische Ökonomie die mannigfaltigen Erscheinungsformen des Reichtums auf der Oberfläche der Gesellschaft, also Zins, Grundrente, industrieller Profit, alle letztlich auf eine innere Einheit sozusagen reduziert hat, auf Profit. Also zum Beispiel in der Zinstheorie weist die klassische politische Ökonomie den Zins nach als einen bloßen Bestandteil des Profits. Genauso weist sie die Grundrente nach als eine besondere Form des Profits. Also sie reduziert diese Formen von Zins, Grundrente und so weiter auf Profit und den Profit wiederum reduziert sie letztlich auf Mehrarbeit, weil ja, ich hoffe, einigen von euch sagt es zumindest was, die klassische Ökonomie in der Arbeitswerttheorie allen Wert letztlich auf die menschliche Arbeit zurückgeführt hat. Und deswegen auch den Überschuss, den Profit letztlich auf Mehrarbeit. Also das ist ganz kurz gesagt das, was mit dieser Formel von der Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen gemeint ist. Gut. Also das gesteht der Marx der klassischen politischen Ökonomie zu, aber er versieht das noch mit einer Einschränkung, indem er sagt, dass diese Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen zwar grundsätzlich geleistet worden ist von Smith und Ricardo, aber eben noch mangelhaft und unvollkommen. Und das sind im Wesentlichen 5 Mängel, die die klassische Ökonomie sozusagen begangen hat. Und die zähle ich einfach nur kurz auf für diejenigen, die schon Vorkenntnisse mit Marx haben. Und zwar ist der erste Mangel, den Marx der klassischen Ökonomie vorhält, derjenige, dass sie nicht unterscheidet zwischen Tauschwert und Wert. Der zweite Mangel ist, dass die klassische Ökonomie keine Unterscheidung trifft zwischen konkreter und abstrakter Arbeit. Also das ist jetzt nur, wie gesagt, für die, die mit den Begriffen was anfangen können. Der dritte Mangel ist, dass die klassische Ökonomie keine Unterscheidung trifft zwischen dem Wert der Arbeitskraft und ihrem Gebrauchswert der lebendigen Arbeit. Der vierte Mangel ist, dass die klassische Ökonomie nicht zwischen konstantem und variablem Kapital unterscheidet. Und der fünfte Mangel ist, dass sie den Mehrwert zwar der Sache nach fasst, also bei Adam Smith, aber nicht kategorial als Kategorie fixiert im Unterschied von seinen besonderen Erscheinungsformen. Das sind die fünf entscheidenden Mängel, wo man sowohl in Wert als auch in der Mehrwerttheorie, wo sich Marx unterscheidet von der klassischen Ökonomie. Und indem Marx eben diese Unterscheidungen macht, die ich gerade eben aufgezählt habe, ist er eben in der Lage, das große Rätsel zu lösen, wie es möglich ist, dass auf Basis des Austausches von Äquivalenten, das heißt auf Basis des Austausches der Waren zu ihren Werten, also vulgär gesagt, dass keine Beschiss stattfindet, keine Übervorteilung beim Kauf oder Verkauf, wie es auf dieser Basis möglich ist, dass Kapital sich verwertet, also dass ein Mehrwert entsteht und angeeignet werden kann. Das ist genau der Punkt, den Marx eben durch diese genannten Unterscheidungen lösen kann. Und zwar insbesondere, also jetzt für alle diejenigen, die keine Vorkenntnisse diesbezüglich haben, also eine kurze, ganz kurze Zusammenfassung der Mehrwerttheorie. Insbesondere entscheidend ist eben diese Unterscheidung, die Marx trifft, zwischen dem Wert der Arbeitskraft und ihrem Gebrauchswert. Was der Arbeiter dem Kapitalisten verkauft, ist die Arbeitskraft und nicht, das wird für unser Thema der Ideologiekritik später ganz entscheidend, nicht die lebendige Arbeit selbst, sondern er verkauft die Arbeitskraft, wahre Arbeitskraft. Und die wahre Arbeitskraft oder der Wert der wahren Arbeitskraft ist bestimmt wie der Wert jeder anderen Ware durch die zu ihrer Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Und das ist im Falle der Arbeitskraft die Arbeitszeit, die man braucht, um die Lebensmittel im weitesten Sinne zu produzieren. Und wir nehmen an, dass auf einen Tag berechnet die Lebensmittel im weitesten Sinne in 6 Stunden produziert werden können. Dann, und 6 Stunden drücken sich in einem bestimmten Geldwert aus, 30 Euro, dann bekommt der Arbeiter eben diese 30 Euro bezahlt, den Wert der Arbeitskraft. Und der ganze Witz an der Geschichte, und das ist auch der Kern der Mehrwerttheorie, ist, dass an die Stelle dieser fixen Wertgröße, Wert der Arbeitskraft, im Produktionsprozess die wertschaffende Potenz selbst tritt, also die lebendige Arbeit. Und die lebendige Arbeit ist in der Lage, eben so erstens den Wert der Arbeitskraft zu reproduzieren, ganz einfach, indem sie in unserem Beispiel 6 Stunden arbeitet. Aber eben darüber hinaus, wenn wir jetzt mal annehmen, der Arbeitstag dauert 12 Stunden, kann sie nochmal 6 Stunden arbeiten. Und das ist eben die berühmte Mehrarbeit, die sich in einem Mehrwert ausdrückt. Und weil an die Stelle dieser fixen Wertgröße, Wert der Arbeitskraft, die wertschaffende Potenz selbst tritt, die lebendige Arbeit, also eine variable Größe. Deshalb nennt Marx den Kapitalteil, den der Kapitalist in Arbeitskraft auslegt, variables Kapital. Im Unterschied zu dem Teil, den er in Produktionsmitteln auslegt, also Gebäude, Maschinen und Produktionsstoffen, den er konstantes Kapital nennt. Weil Produktionsmittel keinen Wert schaffen, sondern nur ihren eigenen Wert auf das Produkt übertragen. Also das ganz kurz skizziert die Mehrwerttheorie. Worauf es mir ankommt, ist, dass man durch diese 5 Unterscheidungen, die ich vorher aufgezählt habe, eine erste Differenz zwischen Marx und der klassischen Ökonomie hat, die auch natürlich ganz entscheidend ist und die man jetzt so fassen könnte, dass Marx sozusagen diese Reduktion der Erscheinungsform auf das Wesen, von der ich vorher gesprochen habe, was ja das große Verdienst der klassischen Ökonomie in den Augen von Marx ist, dass Marx diese Reduktion gewissermaßen vollendet hat, dass er das Wesen, wenn man so will, Mehrwertproduktion vollkommener erfasst hat als die klassische Ökonomie. Das ist die erste Differenz. Es gibt aber eben noch, und also wenn das jetzt die einzige Differenz wäre, dann hätte Marx auch nur den ersten Band des Kapitals verfasst. Und da müsste auch nur der erste Band des Kapitals gelesen werden, was auch meistens der Fall ist. Aber, und jetzt komme ich eben zu dem, was ich jetzt mal zweite Differenz nenne. Es gibt eben eine zweite ganz zentrale Differenz, und das ist eigentlich die Kernthese, die ich im Folgenden dann nur noch konkret explizieren werde. Es gibt eine zweite Differenz, und die besteht darin, dass dasjenige, was die Kritik der politischen Ökonomie auszeichnet, nicht diese Reduktion der Erscheinungsformen auf das Wesen ist, also Grundrente und so weiter, letztlich auf Mehrwert zu reduzieren, sondern dass Marx den umgekehrten Gang geht vom Wesen, Mehrwertproduktion, zu seinen Erscheinungsformen. Das heißt, und das ist für das Thema der Ideologiekritik entscheidend, und darin besteht eigentlich auch die Ideologiekritik, Marx analysiert im ersten Bande des Kapitals das Wesen Mehrwertproduktion, erklärt das alles auf, wie das funktioniert. Das Entscheidende ist aber, dass er dann, und zwar durch alle drei Bände hindurch, ersten, zweiten, dritten Band des Kapitals, zeigt, wie dieses Wesen erscheinen muss. Und zwar zeigt er dabei, dass dieses Wesen, und das versuche ich jetzt eben konkret verständlich zu machen, dass dieses Wesen in seinen Erscheinungsformen verkehrt erscheint, sodass nochmal die unmittelbare Auffassung der Erscheinung Schein produziert oder notwendig falsches Bewusstsein, Ideologie im strengen Sinne. Ja, und jetzt machen wir einen Schnelldurchlauf durch die drei Kapitalbände. Und ich suche immer dabei die Kapitel und Stellen raus, die eben für diesen Gang vom Wesen zur Erscheinung relevant sind. Und dabei lasse ich die im engeren Sinne ökonomischen Themen natürlich aus. Und im ersten Band, deswegen habe ich euch auch da die Übersicht gegeben, damit ihr euch immer so ganz grob orientieren könnt, wo wir gerade sind. Im ersten Band ist eigentlich für unser Thema der Ideologiekritik, also dem Nachweis, wie dieses Wesen erscheinen muss, nur ein Kapitel zentral. Und das ist das 17. Kapitel im ersten Band, im sechsten Abschnitt. Und das ist überschrieben mit Verwandlung von Wert der Arbeitskraft in Arbeitslohn. Verwandlung von Wert der Arbeitskraft in Arbeitslohn. Hier geht es also darum, wie erscheint dieses wesentliche Verhältnis Wert der Arbeitskraft. Und Marx entwickelt, dass auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft der Wert der Arbeitskraft als Arbeitslohn erscheint. Was heißt das jetzt? Also wir haben ja gesehen, dass in unserem Beispiel eben der Wert der Arbeitskraft durch also 6 Stunden auf den Tag berechnet war, die sich in einem Geldwert von 30 Euro ausdrücken. Dass aber der Arbeitstag ja 12 Stunden betragen hat, sodass der Arbeiter eben insgesamt dann 60 Euro an Wert produziert. Nun ist es aber so, dass also für den Arbeiter ist es so, um den Wert der Arbeitskraft bezahlt zu bekommen, muss er tatsächlich diese ganzen 12 Stunden arbeiten. Also es erscheint für ihn notwendig so, als ob der Lohn seine Arbeit bezahlt und eben nicht den Wert der Arbeitskraft. Aber der Clou war ja gerade, dass es genau umgekehrt ist. Aber es erscheint eben so, als ob im Lohn die lebendige Arbeit selbst bezahlt würde. Und das, also ist der Gedanke klar, der Arbeiter muss 12 Stunden arbeiten, damit er den Wert seiner Arbeitskraft bezahlt bekommt. Und deswegen erscheint es notwendig so, als ob im Lohn die lebendige Arbeit selbst bezahlt würde. Das ist der zentrale Schein und das ist eben ein notwendiger Schein. Und genau da hat man in dem Kapitel das erste Mal konkret was es bedeutet, dass das Wesen verkehrt erscheint. Und diese Verwandlung von Wert der Arbeitskraft in Arbeitslohn ist fundamental, weil nicht nur, wie Marx sagt, alle Rechtsvorstellungen sowohl des Arbeiters wie des Kapitalisten daran anknüpfen, also die Rede vom gerechten Lohn für die gute Arbeit und so weiter, sondern auch diese Erscheinungsform auch die Grundlage aller weiteren Mystifikationen ist, also aller weiteren Verkehrungen, verkehrten Erscheinungsformen, alle die knüpfen daran an. Und das wird dann noch deutlich werden, wenn wir zum Profit kommen, zum dritten Band. Aber jetzt kommt erst noch der zweite Band. Und dabei, also es gäbe es ein bisschen mehr zu sagen, aber oder gibt es dazu nochmal Fragen? Also ich kann das natürlich jetzt nur sehr knapp jeweils darstellen. Gut, wenn nicht, dann gehe ich einfach weiter. Aber ihr könnt es mich auf jeden Fall jederzeit unterbrechen, wenn was irgendwie sich ein bisschen komisch anhört. Also im zweiten Band behandelt Marx den Zirkulationsprozess des Kapitals. Und er entwickelt im ersten Abschnitt des zweiten Bandes, wie der Kapitalwert einen Kreislauf beschreibt und in diesem Kreislauf bestimmte Formen annehmen muss. Also in der Produktionssphäre, das ist einfach ganz einfach Sachverhalt, in der Produktionssphäre hat der Kapitalwert die Gestalt des produktiven Kapitals und das meint einfach, er befindet sich in Form von Arbeitskraft und Produktionsmitteln. Und die Funktion des produktiven Kapitals ist ganz einfach der Produktionsprozess, an dessen Ende ein Warenberg steht. Der Kapitalwert befindet sich also jetzt in Form des Warenkapitals. Was macht das Warenkapital? Der Kapitalist muss natürlich die Waren verkaufen, muss die Waren in Geld umsetzen. Dann befindet sich der Kapitalwert in der Form des Geldkapitals. Und so beschreibt der Kapitalwert immer durch diese drei Formen einen Kreislauf. Das ist ganz kurz gesagt das, was Marx lang und breit in dem ersten Abschnitt des zweiten Bandes verhandelt. Und jetzt im zweiten Abschnitt geht es darum, wie aus diesem Kreislauf ein neuer Formunterschied entspringt, ein neuer Kategorienunterschied entspringt. Und zwar derjenige von fixem und zirkulierendem Kapital. Also der Zirkulationsprozess produziert diese Formunterschied von fixem und zirkulierendem Kapital. So, was ist fixes und zirkulierendes Kapital? Das ist der erste Schritt und dann im zweiten Schritt wird hoffentlich deutlich, was das wieder mit unserem Thema zu tun hat, der Ideologiekritik. Was ist also fixes und zirkulierendes Kapital? Es ist so, dass sowohl der Wertteil, der in Arbeitskraft ausgelegt ist, als auch der Wertteil, der in Produktionsstoffen, also Roh- und Hilfsstoffen ausgelegt ist, in jeder beliebigen Produktionsperiode den Wert ganz auf das Produkt überträgt. Ganz auf das Produkt überträgt. Und darin besteht ja ein entscheidender Unterschied zu dem Kapitalteil, der in Arbeitsmitteln ausgelegt wird, also in Maschinen und Gebäuden, weil die eben ihren Wert in einer Produktionsperiode nicht ganz, sondern immer nur teilweise auf das Produkt übertragen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil Arbeitsmittel, also Maschinen und Gebäude, in einer Vielzahl von Produktionsperioden immer von neuem dieselben Arbeitsmittel fungieren und deshalb in jeder Produktionsperiode immer nur einen Teil ihres Werts abgeben. Das war auch schon alles, also was man halt Abschreibungen nennt, das ist ein wichtiger Unterschied, der aus dem Zirkulationsprozess entspringt und von der politischen Ökonomie, auch schon der klassischen Vormarx, wird dieser Unterschied eben gefasst in den Kategorien von fixem und zirkulierendem Kapital. Gut, und wieso ist das jetzt für die Ideologiekritik entscheidend? Weil jetzt, also ich habe vorher nur kurz angedeutet, der Unterschied von konstanten und variablen Kapital ist der eigentlich wesentliche Unterschied, weil der ja die gesamte Mehrwert, das gesamte Geheimnis der Mehrwertproduktion aufklärt, indem eben sozusagen in dem Begriff variablen Kapital gefasst ist, woraus der Mehrwert entspringt, nämlich aus Mehrarbeit. Und dieser Formunterschied von konstanten und variablen Kapital, der ist, also Marx sagt, der wird begraben unter dem von fixen und zirkulierendem Kapital. Also vom Standpunkt des Zirkulationsprozesses gibt es nur eine Differenz, das ist die von fixen und zirkulierendem Kapital, und der eigentlich wesentliche Unterschied erscheint überhaupt nicht mehr. Er wird also sozusagen vom Standpunkt des Zirkulationsprozesses der ausgelöscht. Und damit, sagt Marx, ist die gesamte Mehrwertproduktion schon überhaupt nicht mehr einsichtig und mystifiziert. Also das ist für unser Thema der Ideologiekritik vom Wesen zur Erscheinung das Wichtigste im zweiten Band. Es gäbe dann noch mehr zu sagen, aber das lasse ich jetzt weg. Also der Zirkulationsprozess zeigt darüber hinaus auch noch Phänomene, die zusammengenommen den Schein erzeugen, als würden in und durch die Zirkulation Werte geschaffen. Und als ob das Kapital damit eine von der Exploitation der Arbeit unabhängige Quelle seiner Verwertung besäße. Und diese, also das ist jetzt nur für diejenigen, die wirklich einen zweiten Band kennen, aber ich sehe schon aus dem Lesekreis, ist leider keiner aufgetaucht, diese Phänomene sind Zirkulationszeit und Zirkulationskosten. Aber da mag ich gar nicht näher drauf eingehen. Und kommen dann schon zum dritten Band. Und da ist das Problem, dass im dritten Band müsste man eigentlich alles behandeln, mit Ausnahme des dritten Abschnittes, der für das Thema der Ideologiekritik keine Bedeutung hat. Da geht es um das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Das ist sozusagen rein ökonomisch und hat für die unsere Frage, wie dieses Wesen erscheinen muss, keine Bedeutung. Ich werde aber jetzt nur noch den ersten und zweiten Abschnitt kurz anreißen und dann noch mal einen groben Ausblick geben und dann schon aufhören, damit wir dann noch ein bisschen Zeit zu diskutieren haben. Jedenfalls der dritte Band behandelt eben, also erster und zweiter Band sind gewissermaßen Abstraktionen. Im ersten Band wird nur der Produktionsprozess für sich behandelt, im zweiten Band der Zirkulationsprozess. Und im dritten Band behandelt Marx den Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. Und deswegen nähert er sich auch, wie er am Anfang des dritten Bandes schreibt, denjenigen Gestalten, in denen das Kapital auf der Oberfläche der Gesellschaft erscheint und damit auch im Alltagsbewusstsein von Kapitalist und Arbeiter. Also gerade für die Ideologiekritik ist der dritte Band mithin der wichtigste. Und jetzt zum ersten Abschnitt. Hier behandelt Marx jetzt wieder dieses Wort Verwandlung, die Verwandlung des Mehrwerts in Profit und der Mehrwertrate in die Profitrate. Und das ist ganz entscheidend. Hier geht es also darum, dass der Mehrwert, in dem ja das Verhältnis von Kapital und Arbeit offengelegt ist. Mehrwert ist nichts anderes als unbezahlte Mehrarbeit. Dieser Mehrwert erscheint aber nicht als solcher, sondern er erscheint in der Form des Profits. Das sagt erstmal die Überschrift aus. Verwandlung von Mehrwert in Profit. Und warum, also jetzt versuche ich wieder kurz darzulegen, warum das so ist und hoffe auch, dass euch das einsichtig wird, warum der Mehrwert als Profit erscheinen muss. Und dabei ist eben wieder wichtig, diese Mystifikation aus dem ersten Band, Verwandlung von Wert der Arbeitskraft in Arbeitslohn. In dieser Form erscheint er nicht, wie es tatsächlich ist, der Wert der Arbeitskraft, nochmal, sondern die lebendige Arbeit bezahlt zu werden. Das heißt, alle Arbeit, die der Arbeiter leistet, scheint bezahlt zu sein. Wenn das so ist, woher entspringt dann der Überschuss über das, was der Kapitalist vorschießt? wenn man von diesem Schein ausgeht, kann dieser Überschuss, also der Mehrwert, nicht mehr aus unbezahlter Mehrarbeit entspringen, weil ja alle Arbeit als bezahlte erscheint. Deshalb erscheint es notwendig so, dass der Überschuss aus dem Gesamtkapital entspringt. Also all dem, was der Kapitalist vorschießt, variables Kapital und konstantes Kapital, Arbeitskraft und Produktionsmittel. Also die interagieren irgendwie im Produktionsprozess und daraus muss dann der Überschuss entspringen. Das ist, wenn man ein notwendiger Schein, und genau das nennt Marx Profit. Profit ist die Bezeichnung für den Mehrwert, wenn er vorgestellt wird als aus dem Gesamtkapital entspringender. Tatsächlich entspringt er aus dem variablen Kapital, aber es scheint so zu sein, als ob er aus dem Gesamtkapital entspringt. Und der Mehrwert, wenn man ihn so vorstellt, den nennt Marx Profit. Ich hoffe, das ist, ihr konntet es einigermaßen folgen, dem Gedankengang. Ja? Und das heißt, der Profit ist eine Erscheinungsform des Mehrwerts, aber eben eine solche, wo das eigentliche Verhältnis nicht mehr offensichtlich ist. Eben, dass der Mehrwert letztlich aus dem variablen Kapital entspringt. Und hier hat man also wieder die Figur des Wesens, das erscheint, aber in seiner Erscheinung verkehrt erscheint. Das ist immer dieselbe Figur, die Marx also durchexerziert von Band 1 bis Band 3 und die auch also nochmal für das gesamte Projekt der Kritik der politischen Ökonomie so charakteristisch ist. Und wann habe ich angefangen? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Gibt es bis daher Fragen? Ich habe das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr mir alle folgen könnt. Ich meine, ich kann mein Programm hier gnadenlos durchziehen, aber kann auch noch mal was erläutern und werde es aber eh schon auf jeden Fall kürzen. Und überlege mir jetzt gerade, ob ich die Verwandlung der Mehrwertrate in die Profitrate einfach weglassen soll. Aber wenn es keine Fragen gibt und wenn ihr noch fit seid, mache ich einfach da weiter, wo ich aufgehört habe. Ja? Also wir haben jetzt gesehen, Mehrwert und Profit ist eigentlich quantitativ dieselben Größen, nur mit einer unterschiedlichen Vorstellung verbunden. Beim Profit scheint der Überschuss aus dem Gesamtkapital zu entspringen. Und das Ganze wird jetzt noch vertragter, wenn man den zweiten Teil des ersten Abschnitts, steht der Verwandlung der Mehrwertrate in Profitrate. Und da, das habe ich halt aufgemalt hier, also man sieht hier die Mehrwertrate und die Profitrate. Die Mehrwertrate ist der Mehrwert bezogen auf das variable Kapital, also auf den Kapitalteil, aus dem der Mehrwert tatsächlich entspringt. M durch V. Und rechts ist die Profitrate M durch C plus V, also der Mehrwert bezogen eben auf das Gesamtkapital. Das war ja genau Profit. Mehrwert bezogen auf das Gesamtkapital, Konstantes und Variables. Und man sieht daran zwei Dinge, oder ihr seht nur ein Ding, hoffe ich, dass die sofort quantitativ nicht identisch sind, weil der Nenner größer ist bei der Profitrate als bei der Mehrwertrate. Also sie sind quantitativ nicht identisch, erstens. Und zweitens, das sage ich euch jetzt, das exerziert, also oder behandelt Marx relativ ausführlich, dass die Profitrate auch durch eigene Gesetze reguliert wird. Also in so einem ganz langen Kapitel wird also genau gezeigt, dass es bei konstanter Mehrwertrate möglich ist, dass die Profitrate, das muss man jetzt nicht verstehen, man muss es nur zur Kenntnis nehmen, bei konstanter Mehrwertrate ist es möglich, dass Profitrate steigt, fällt, konstant bleibt. Bei fallender Mehrwertrate ist es möglich, dass Profitrate steigt, fällt, konstant bleibt. Und bei steigender Mehrwertrate ist es möglich, dass Profitrate steigt, fällt, konstant bleibt. Daran sieht man nur, dass die Profitrate aus dem Grund, weil sie eben noch von anderen Faktoren abhängt, durch eigene Gesetze reguliert wird. Das ist also so der im engeren Sinne ökonomietheoretische Gehalt. Aber wieso ist das jetzt für unser Thema wieder relevant, der Ideologiekritik? Einfach deshalb, weil in der Mehrwertrate das wirkliche Verhältnis von Kapital und Arbeit bloßgelegt ist, weil der Mehrwert hier bezogen ist auf den Kapitalteil, aus dem er tatsächlich entspringt. In der Erscheinung, was die Kapitalisten praktisch interessiert, ist aber nicht die Mehrwertrate, das ist ja eine analytische Kategorie, sondern die Profitrate. Die ist für einen Kapitalisten praktisch relevant, die wird aber ist relativ unabhängig von der Mehrwertrate, eben weil sie zwar auch von der Mehrwertrate abhängt, aber eben auch noch von anderen Faktoren. Und deshalb erscheint dieser innere Zusammenhang, der in der Mehrwertrate ausgedrückt ist, in der Profitrate eben nicht mehr. Eben, wie gesagt, ist durch eigene Gesetze reguliert, es spiegelt die Mehrwertrate, man kann nicht von der Profitrate 1:1 auf die Mehrwertrate zurückschließen. Das war jetzt der erste Abschnitt des dritten Bandes. Und man sieht also, dass in der Form des Profits und mit der Profitrate dieser innere Zusammenhang zwischen Kapital und Arbeit schon ausgelöscht oder mystifiziert ist. Und jetzt, das wird jetzt der letzte Teil, wo ich euch nochmal um Konzentration bitte, der zweite Abschnitt, weil dann höre ich auch schon auf und werde nur noch kurz resümieren, so grob die Richtung, wie es weitergeht. Im zweiten Abschnitt zeigt jetzt Marx, also bisher war es ja so, dass Mehrwert und Profit immerhin noch quantitativ identisch waren. Es sind nur unterschiedliche Vorstellungen damit verbunden. Im zweiten Abschnitt zeigt Marx jetzt, dass für das Einzelkapital Mehrwert und Profit tatsächlich auch quantitativ voneinander abweichen. Und für uns ist jetzt wieder wichtig, erstens zu verstehen, warum das so ist. Werde ich jetzt erstmal erklären. Und dann zweitens, warum das für die Ideologiekritik entscheidend ist. Das sind die zwei Schritte, die ich jetzt noch vollziehen möchte. Also die erste Frage, warum weicht der Mehrwert vom Profit quantitativ ab? Und dazu betrachten wir also zwei gleich große Kapitale in zwei unterschiedlichen Produktionssphären. Meinetwegen eines in der Stahlindustrie, eines in der Kleidungsindustrie. Zwei gleich große Kapitalien, die aber unterschiedlich zusammengesetzt sind aus variablen und konstanten Kapital. Also es gibt ja Produktionssphären, die sehr arbeitsintensiv sind, wo man also relativ zu den Produktionsmitteln sehr viel lebendige Arbeit braucht. Und es gibt Produktionssphären, wo das Verhältnis so ist, dass es relativ viel Produktionsmittel benötigt werden und relativ wenig Arbeit. Also ein unterschiedliches Verhältnis von konstantem und variablem Kapital. Wir haben also zwei gleich große Kapitalien und zwei Produktionssphären, wo dieses Verhältnis unterschiedlich ist, das Marx organische Zusammensetzung des Kapitals nennt. Und jetzt ist ganz klar, dass in dem Produktionszweig, wo relativ viel variables Kapital, wo der Anteil des variablen Kapitals im Vergleich zum Konstanten relativ hoch ist, wird natürlich auch mehr Mehrwert produziert. Das ist eine einfache Folgerung natürlich aus der Mehrwerttheorie. Mehr Mehrwert produziert wie in einem anderen Produktionszweig, wo man ein gleich großes Kapital hat, wo aber das variable Kapital natürlich einen relativ geringen Anteil hat. Also das ist klar. Und man sieht sofort, wenn wir haben also jetzt, wir betrachten die Profitrate von zwei Kapitalien und die sind gleich groß, das heißt der Nenner von beiden ist gleich groß, aber der Zähler ist eben unterschiedlich. Das heißt, die Profitraten in den Produktionssphären sind unterschiedlich. Und jetzt setzt durch die Konkurrenz der Kapitale ein Ausgleichsprozess ein. Das heißt, Kapitale fließen aus solchen Produktionssphären mit niedriger Profitrate in solche Produktionssphären mit hoher Profitrate. Das ist, und zwar so lange, bis sich eine allgemeine Profitrate herausbildet. So, und jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angelangt, weil was heißt es, wenn sich eine allgemeine Profitrate herausbildet? Das heißt nichts anderes, als dass dass gleich große Kapitale einen gleich großen Profit abwerfen. Und natürlich, das war eigentlich alles, gleich große Kapitale werfen jetzt gleich großen Profit ab. Und jetzt komme ich zu der zweiten Frage, ich bin noch bei der ersten, wieso weichen jetzt Mehrwert und Profit voneinander ab? Gleich große Kapitale werfen gleich großen Profit ab durch die allgemeine Profitrate, aber der Mehrwert, haben wir ja gesehen, der war unterschiedlich. Das heißt, Mehrwert und Profit weichen quantitativ voneinander ab. So, und jetzt komme ich zu der zweiten Frage. Warum ist es ideologiekritisch relevant? Und das ist im Grunde ganz einfach, weil jetzt eben dadurch, dass gleich große Kapitale gleich großen Profit abwerfen, zwar völlig unabhängig davon, wie das Kapital aus C und V zusammengesetzt ist, also wie viel lebendige Arbeit es tatsächlich in Bewegung setzt, kommt immer derselbe Profit raus. Und das heißt natürlich, dass es völlig empirisch einfach falsch ist, erstmal anzunehmen, dass der Mehrwert aus der Arbeit entspringt oder unbezahlte Mehrarbeit ist, aus der Arbeitskraft entspringt. Und deswegen, das ist auch der Punkt, wo zum Beispiel, das ist einfach empirisch, weil Mehrwert und Profit des Einzelkapitals tatsächlich voneinander abweichen, ist es so, dass es erstmal empirisch falsch ist, anzunehmen, dass der Profit aus unbezahlter Mehrarbeit stammt. Und damit ist durch diesen Ausgleichsprozess der Herstellung einer allgemeinen Profitrate ist jetzt dieser innere Zusammenhang, den Marx in Band 1 analysiert hat, vollends mystifiziert. Aber dann geht es noch weiter. Und das werde ich aber jetzt nicht mehr ausführlich behandeln, obwohl ich eigentlich echt ziemlich gut in der Zeit bin. Ich bin selber erstaunt, weil ich glaube, ich hätte sogar noch 20 Minuten. Aber ich habe so das Gefühl, dass das jetzt schon relativ schwierig war zu folgen. Und deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn ich das jetzt nur noch grob skizziere, was dann noch folgt, und wir dann in eine Diskussion einsteigen und ich eventuell danach noch auf bestimmte Dinge zusätzlich eingehen kann oder wie auch immer. Also ich habe schon gesagt, der dritte Abschnitt des dritten Bandes ist für unser Thema, diese Vermittlung vom Wesen zur Erscheinung nachzuvollziehen, nicht relevant. Und zwar deshalb, weil hier das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate abgehandelt wird, was für unser Thema einfach nichts hergibt. Aber dann die Abschnitte 4, 5 und 6 sind wiederum zentral. Weil, was macht hier Marx, ganz kurz gesagt? Er zeigt, wie dieser Profit, der selber schon eine vollkommen mystifizierende Form ist, wie wir jetzt gesehen haben, dieser Profit zerfällt selbst nochmal in verschiedene Formen. Der Profit teilt sich in die Formen des industriellen Profits, des merkantilen Profits, also des Profits vom Handelskapital, in den Zins und in die Grundrente. Und das ist das, was Marx in den Abschnitten 4, 5 und 6 zeigt, das Auseinanderfallen des Profits in verschiedene Kategorien. Nochmal Zins, Grundrente und so weiter. Und in dem Maße, in dem der Profit nochmal in diese verschiedenen Kategorien zerfällt, wird seine innere Einheit, nämlich dass alles bloß Teile des Profits und letztlich Mehrwert sind, überhaupt nicht mehr einsichtig. Dieser Zusammenhang, man sieht nur noch sozusagen den Unterschied von Zins zu Grundrente, von Zins zu industriellem Profit, aber die innere Einheit, dass letztlich alles nur Formen, verschiedene Rubriken des Profits und letztlich des Mehrwerts sind, diese innere Einheit drückt sich in der Erscheinung überhaupt nicht mehr aus. Also das ist wirklich ganz kurz gesagt das Resümee der Abschnitte 4, 5 und 6. Und es wäre natürlich jetzt interessant, insbesondere den fünften Abschnitt sich anzusehen, wo der Zins behandelt wird und das zinstragende Kapital, weil Marx da eigentlich schon eine Polemik, wie er das nennt, gegen das zinstragende Kapital vom Standpunkt der kapitalistischen Produktion aus vor sich hat und sozusagen ableitet. Also eine Position, die das industrielle Kapital affirmiert und das zinstragende Kapital sozusagen kritisiert. Also was beispielsweise der Gottfried Feder, der frühe Cheftheoretiker der NSDAP, finde ich, also ja, besten in seiner Schrift Manifest zur Zinsknechtschaft, zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes ausgedrückt hat. Wird da schon von Marx sozusagen antizipiert. Er hat jetzt konkret den Proudhon vor sich und ursprünglich, wenn ich das jetzt noch entwickeln könnte, wäre es natürlich interessant, da noch einen Exkurs anzusetzen, wo man wirklich schön sieht, wie zum Beispiel eben dieser Gottfried Feder bloß die Erscheinungsform hier eigentlich ausspricht. Du meinst, ich soll es noch machen? Ja, ich finde es auch ganz gut, wenn man so, wenn auf diesen Punkt einfach nochmal zu sprechen kommt, der dann auch ein bisschen bekannter ist irgendwie. Also, ja. Irgendwie da hast du eben das zinstragende Kapital, erklärt es vielleicht auch mal was, so ein bisschen was von meiner Kernthese. So. Mhm. Also wir könnten auch schon so ein Gespräch übergehen oder soll ich das wirklich wie alles vorher so entwickeln? Nochmal. Ja, also es kommt, bevor ich dann noch kurz auf den fünften Abschnitt, eben das zinstragende Kapital, eingehe. Nein, ich mache den Ausblick nachher. Es ist noch interessant, weil es ist so, dass im siebten Abschnitt nochmal so ein Resümee von allem gezogen wird. Das wäre natürlich auch noch interessant als Abschluss zu nehmen. Aber dann gehe ich erstmal in den fünften Abschnitt zum zinstragenden Kapital. Jetzt wieder der erste Schritt, was ist Zins und zinstragendes Kapital überhaupt in den Augen von Marx? Und dann der zweite Schritt, wie erscheint das? Was ist zinstragendes Kapital? Marx sagt, dass auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise und damit auf Grundlage einer allgemeinen Profitrate erhält das Geld einen zusätzlichen Gebrauchswert. Und dieser zusätzliche Gebrauchswert des Geldes auf Grundlage der kapitalistischen Produktion ist es, mögliches Kapital zu sein. Und in dieser Eigenschaft des Geldes als mögliches Kapital, also ich kann jede Geldsumme in Kapital verwandeln, das wirft mir dann den Durchschnittsprofit ab, in dieser Eigenschaft als mögliches Kapital wird Geld jetzt zur Ware, einer ganz besonderen Ware, und das ist das zinstragende Kapital. Und dabei wird Geld von einem Geldkapitalisten verliehen, an einen industriellen Kapitalisten. Und also das ist hier das GG. Geld vom Geldkapitalisten verliehen an den industriellen Kapitalisten, der dieses Geld wirklich in Kapital verwandelt. Das bedeutet, er kauft Ware, Arbeitskraft und Produktionsmittel, vollzieht den kapitalistischen Produktionsprozess, dessen Resultat Warenkapital ist, das heißt Waren, die um den Mehrwert vergrößert sind. Die werden dann wiederum in Geld umgesetzt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt der Transaktion zwischen industriellen Kapitalisten und Geldkapitalisten. Dieser Mehrwert oder Profit wird dann geteilt zwischen den beiden Kapitalisten, verschiedenen Sorten von Kapitalisten. Und der Teil, den der Geldkapitalist erhält, ist der Zins. Was ist also der Zins? Der Zins ist nichts als ein Teil des Profits. Und da knüpft Marx auch, das ist nichts, was jetzt spezifisch für Marx wäre, da knüpft Marx also eben an die Zinstheorie der klassischen Ökonomie an, die zum ersten Mal 1750 von Joseph Massey formuliert worden ist und dann zwei Jahre später von David Hume. Also der Zins ist bloß ein Teil des Profits. der unter einem besonderen Namen im Zins sozusagen unter einer besonderen Rubrik fixiert wird. Das erstmal ganz kurz die Analyse des zinsplanenden Kapitals durch Marx. Und jetzt sagt Marx, wie alles in dieser Produktionsweise sich verkehrt darstellt, so auch das zinstragende Kapital und der Zins. Also wir kommen jetzt zur Erscheinung des zinstragenden Kapitals und des Zinses. Und das entwickelt Marx, also ich habe versuche die Argumentation in drei Schritten nachvollziehbar zu machen. Zunächst mal, erstens, wie erscheint das zinstragende Kapital? Die unmittelbare Erscheinungsform des zinstragenden Kapitals ist ganz einfach in der unteren Formel ausgedrückt, G', also Geld, aus dem mehr Geld wird. In dieser Form stellt sich das Kapital dar, und jetzt ist die Formel wichtig, als unmittelbar sich verwertender Wert. Einerseits hat man in dieser Form den sich verwertenden Wert, also Kapital ist sich verwertender Wert, ausgedrückt. Kapital erscheint hier also, aber zweitens als unmittelbar sich verwertender Wert. Dieses unmittelbar ist entscheidend. Die Vermittlung durch den Produktions- und Zirkulationsprozess, die in der obigen Formel ausgedrückt ist, diese Vermittlung ist in der Form des zinstragenden Kapitals ausgelöscht. Damit erscheint das Resultat des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses, den man in der obigen Formel ausgedrückt hat, als eine dem Ding, dem Geld unmittelbar zukommende Eigenschaft. Und deshalb spricht Marx davon, dass der Fetisch, also ich bin auf den Fetischbegriff nicht eingegangen, ist, aber dass hier der automatische Fetisch, wer sagt, vollendet ist im zinstragenden Kapital. Aber mir geht es gar nicht um den Fetischbegriff, sondern entscheidend, denke ich, ist das, dass weil in der Form des zinstragenden Kapitals G' der sich verwertende Wert unmittelbar erscheint, deswegen erscheint das zinstragende Kapital als das eigentliche Kapital, sozusagen als die Grundform des Kapitals. Das ist mal der erste entscheidende Argumentationsschritt. Zweitens, wenn nun das zinstragende Kapital als das eigentliche Kapital, als die Grundform des Kapitals erscheint, wie erscheint dann der Zins? Der Zins erscheint dann als die dem Kapital eigentümliche Wertschöpfung, sozusagen als das genuin aus dem Kapital entspringende. Tatsächlich ist der Zins nichts anderes, wie gesagt, als ein Teil des Profits. Aber es erscheint so, als wäre der Zins sozusagen die originäre Frucht des Kapitals als solchen. Und jetzt kommt der dritte Argumentationsschritt. Im Gegensatz, im Unterschied zum Zins, wie erscheint jetzt der andere Teil des Profits, den der industrielle Kapitalist behält? Marx sagt, im Unterschied zum Zins erscheint dieser Teil des Profits als Unternehmergewinn. Der Zins scheint zu entspringen aus dem bloßen Kapitaleigentum. Und wenn das so ist, woher dann der andere Teil des Profits? Woher entstammt der? Der scheint zu entstammen aus der Arbeit der Oberaufsicht, die der Kapitalist vollzieht. Also als Unternehmergewinn, als eine besondere Form des Arbeitslohns. Und damit ist das wirkliche Verhältnis natürlich vollkommen auf den Kopf gestellt. Der industrielle Kapitalist erscheint jetzt als besser bezahlter Arbeiter. Der kapitalistische Produktionsprozess, woher eigentlich beide Teile des Profits stammen, der erscheint als bloßer Arbeitsprozess oder als Realwirtschaft, wie man heute sagt. Und alles, was dem Kapital sozusagen oder der Zins sozusagen als die dem Kapital eigentümliche Wertschöpfung. Also das war mein Versuch, die Argumentation von Marx nachzuvollziehen, wo er also jetzt das Verhältnis vollkommen auf den Kopf gestellt ist. Der kapitalistische Produktionsprozess, aus dem natürlich beide Teile des Profits stammen, erscheint jetzt als bloß technischer, einfacher Arbeitsprozess. Und Verwertung scheint nur dem zinstragenden Kapital zuzukommen. Und da könnte man natürlich jetzt weiter anknüpfen an eben den schon erwähnten Gottfried Feder, der eben genau diese Erscheinungsform ausspricht in seiner Schrift eben Manifest zur Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes von 1919. Das war eben der Cheftheoretiker der frühen NSDAP, der auch das 25-Punkte-Programm verfasst hat. Und in der Schrift, die Schrift besteht eigentlich aus einer einzigen Behauptung, nämlich der Behauptung einer tiefen Wesensverschiedenheit von industriellem Kapital und zinstragendem Kapital. Und das ist, er knüpft also an die Erscheinungsform an und spricht die einfach nur aus und bewertet es dann moralisch, indem das eine als schaffend sozusagen affirmiert wird, das eine als raffend denunziert wird. Interessant ist auch, dass er in der Schrift zum Beispiel auch noch nicht vom Juden spricht. Das wäre dann der nächste Schritt. Da hat man einfach erstmal die Erscheinungsform ausgesprochen. Das wäre auch eine Frage dann für die Diskussion, inwiefern, wenn man Ideologie so versteht, als notwendig falsches Bewusstsein mit Marx, und die kritische Theorie knüpft hier an, also Adorno sagt, wenn man zwischen Wesen und Erscheinung nicht unterscheiden kann, dann fällt auch der ganze Ideologiebegriff weg. Und jetzt könnte man sich fragen, inwieweit man zum Beispiel Antisemitismus als Ideologie begriffen werden kann, also als notwendig falsches Bewusstsein. Das ist, denke ich, durchaus problematisch. Aber es wäre nur eine Anregung zur Diskussion. Ja, so viel zum zinstragenden Kapital. Ich, ja? Was ist da Proudhon? Dieser Anarchist dazu gesagt? Naja, der macht im Prinzip dasselbe, wobei ich sagen muss, dass ich Proudhon selber nicht gelesen habe und nur vermittelt über Marx kenne. Aber so wie Proudhon die Warenproduktion affirmiert, aber das Geld nicht haben will, genauso, und das sagt Marx wörtlich eben da an der Stelle im Band zum zinstragenden Kapital, genauso mag Proudhon das industrielle Kapital, aber nicht das zinstragende Kapital. Also mit Proudhon beginnt also diese Form der einer, wie sagt Marx, ich habe das Zitat hier, einer oberflächlichen Kritik, die eben am zinstragenden Kapital ansetzt. Und für ihn war es vor allem eben Proudhon der Gegner. Aber mehr kann ich dir eigentlich zu Proudhon selbst nicht sagen. Er nennt es als eine Polemik, wie vorher schon gesagt, gegen das zinstragende Kapital vom Standpunkt der kapitalistischen Produktion. Kleinbürgerliche Utopisten, die Ware wollen, aber nicht das Geld, das industrielle Kapital wollen, aber nicht das zinstragende, den Profit, aber nicht den Zins. Also das sagt er gegen Proudhon. Und ja, aber wenn dich das interessiert, dann kann ich nur auf eine Arbeit von Frederic Krier verweisen, die lautet Pierre-Joseph Proudhon, Wegbereiter des Dritten Reiches, oder so ähnlich ist der Titel, wo er also diese Tradition versucht nachzuzeichnen, beginnend mit Proudhon, über Gesell und so weiter. Das ist 2009 erschienen. Vielleicht noch als Abrundung jetzt zwei, drei Worte zum letzten Abschnitt. Oder nein, ich glaube, ich mache hier Schluss. Lass. Weil sonst, da muss ich wieder anfangen zu erklären. Sonst kommt das nicht hin. Ja. Diese Verwandlung von Mehrwert in Profit, ist das voll gemeint? Sagen wir haben zwei Firmen, eine Weberei und eine Eisenindustrie, und die Eisenindustrie hat jetzt mehr Maschinen oder sowas und deswegen weniger variable Arbeit, und deswegen haben sie weniger Mehrwert. Aber die andere, die Weberei, hat viel Arbeitskraft und deswegen höheren Mehrwert. Und dann hast du gemeint, die interagieren irgendwie zusammen und daraus kommt dann eine gemeinsame Profitrate. Das ist mir nicht so richtig klar. Also letztendlich, man würde ja, wenn man heute Ökonomien anguckt, würde man ja sagen, ja okay, die eine Firma hat so und so viel Profit gemacht und die andere so und so viel. Also man, da unterscheidet man ja schon. Und dann wäre das nur so eine statistische Zusammenfassung von Profit, wie so der gemeinsame Profitwert ist. Aber letztendlich sind es ja schon unterschiedliche Profite, die die Firmen da haben. Das ist richtig. Der Profit ist unterschiedlich, aber die Profitrate ist dieselbe. Das war der entscheidende Punkt. Also es bildet sich eben dadurch, dass, ich meine, man darf das auch nicht als zeitlichen Prozess verstehen. Das ist sozusagen das ist jetzt wieder die Besonderheit der marxischen Entwicklung, der dialektischen Entwicklung. Ihm geht es also darum, die Kategorie allgemeine Profitrate zu entwickeln. Und er geht dann eben rein fiktiv von der Situation aus, wo erstmal sozusagen keine Konkurrenz stattfindet und eben unterschiedlicher Mehrwert gemacht wird und damit die Profitraten auch unterschiedlich sind. Dann bildet sich eben durch Konkurrenz und Preisänderungen, wie das genau funktioniert, ist jetzt nicht wichtig, die allgemeine Profitrate raus. Und das will nur heißen, dass gleich große Kapitale gleich großen Profit abwerfen. Aber natürlich, wenn man sich ein bestimmtes Einzelkapital anschaut, sind die Profite selber vollkommen unterschiedlich. Es geht nur um dieselbe Profitrate. Und die ist im Durchschnitt, also noch das zu deiner Frage, erstens, es geht nicht um die Identität der Profite, sondern die Identität der Profitrate. Aber man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass die allgemeine Profitrate so eine fixe Größe ist, die in jedem Moment gegeben ist. Das wäre auch noch so ein Punkt. Also die allgemeine Profitrate, sagt Marx, existiert nur als sozusagen Prozess, der sich ständig, also als, wenn man so will, Durchschnitt der ständigen Schwankungen, der ständigen Ausgleichsprozesse, also die allgemeine Profitrate ist nicht so wie die Zinsrate, wo du auf den Geldmarkt gehen kannst und in jedem Moment eine fixe Zinsrate hast. Natürlich auch unterschiedliche Zinsraten, aber es geht jetzt nur um die Kategorie. Du hast zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag eine genau bestimmte Zinsrate und dies kannst, wenn du so willst, eben empirisch beobachtbar, kann man mit Protokollsätzen oder was weiß ich beschreiben, während die allgemeine Profitrate, die kann man irgendwo sehen oder empirisch auffassen, die existiert nur als dieser Ausgleichsprozess, den man meinetwegen, indem man die Profitraten über viele Jahre hinweg beobachtet und dann den Durchschnitt zieht, dann kann man die vielleicht beobachten, aber das ist kein direkt empirischer Begriff. Darf ich noch was fragen? Ja. Weil wir haben ja auch zusammen Wachstumstheorie und da wird ja auch der technische Fortschritt irgendwie sozusagen Antrieb oder als Ursache für Mehrwert gesehen. Wie spielt das mit dem Markt überhaupt eine Rolle? Also ja. Immer ist es ja auch so offensichtlich so die Ausbeutung des Arbeiters, die den Mehrwert schafft. Ja. Und da spielt ja dann der technische Fortschritt nicht so wirklich eine Rolle. Also in der Frage der Erklärung der Herkunft des Mehrwerts spielt er überhaupt keine Rolle. Aber er spielt eine viel prominentere Rolle wie in der neoklassischen Wachstumstheorie, die ja eigentlich einen technischen Fortschritt selber nur als exogene Variable einführt, nicht erklärt. Und Marx behandelt den technischen Fortschritt schon, aber eben nicht im Zusammenhang mit der Entstehung des Mehrwerts. Also was der technische Fortschritt macht, ist, die Produktivität der Arbeit zu erhöhen und damit die Gebrauchswertmasse, die man in einer Stunde, einem Tag Arbeit herstellen kann. Das ist der technische Fortschritt, aber er erhöht die Gebrauchswertmasse, indem man die Produktivität der Arbeit steigert, aber das hat nichts zu tun mit dem Wert. Aber das sind jetzt Fragen, da müsste man auf die Werttheorie und Mehrwerttheorie eingehen. Ich möchte nur eben sagen, zu dem technischen Fortschritt, dass Marx den sozusagen endogen erklärt und in dem Punkt Marx der neoklassischen Wachstumstheorie zum Beispiel weit voraus ist, weil eben er genau das behandelt unter dem Titel relative Mehrwertproduktion. Also für ihn gibt es zwei Arten, Mehrwert zu erhöhen. Die absolute Mehrwertproduktion, indem einfach der Arbeitstag insgesamt verlängert wird, sodass die 6 Stunden Mehrarbeit eben dann 8 Stunden Mehrarbeit sind, wenn er um 2 Stunden verlängert wird. Oder relative Mehrwertproduktion, und die funktioniert durch einen technischen Fortschritt. Und weil die absolute Mehrwertproduktion an bestimmte Grenzen stößt, nämlich an die Natürlichkeit der Arbeitskraft, also man kann nicht 24 Stunden durcharbeiten, deswegen entwickelt sich ja dann in Klassenkämpfen auch der Normalarbeitstag. Und da hat man den, dann den Ausgangspunkt für die relative Mehrwertproduktion, wo Mehrwert nicht mehr erhöht wird durch eben Ausdehnung des Arbeitstags, sondern durch technischen Fortschritt, der dann über Vermittlungen hinweg den Wert der Arbeitskraft senkt. Also das ganz kurz so der Zusammenhang, in dem bei Marx der technische Fortschritt steht. Ja, also mir ist, ich glaube, ich habe es halbwegs verstanden, aber die normative Implikation ist jetzt nicht ganz, ganz klar. Also was folgt dann für Marx daraus, wenn jetzt die Arbeiter endlich mal begriffen hätten, dass es eigentlich nur die falschen Erscheinungen sind? Führt es dann dazu, dass der Klassenantagonismus zur Revolution führt? Oder, also ja, das ist genau eine spannende Frage, die halt für die Diskussion jetzt geeignet wäre, weil das, also was ich jetzt so entwickelt habe mit der Ideologiekritik, hat ja eigentlich die Implikation, dass die Arbeiter von diesem notwendig falschen Bewusstsein genauso betroffen sind wie die Kapitalisten. Und da gibt es mehrere Stellen, wo Marx das auch explizit so sagt, im Zusammenhang mit der Form des Profits und so weiter. Also wenn man das eigentlich ernst nimmt und wie gesagt, das ist dasjenige, was die Kritik der politischen Ökonomie auszeichnet, der Gang vom Wesen zur Erscheinung, was spezifisch ist für das gesamte Projekt und was man halt Ideologiekritik nennen kann. Wenn man das ernst nimmt, widerspricht es natürlich vollkommen seiner Revolutionstheorie. Da, also kann ich dir jetzt keine Antwort geben, aber es ist, denke ich, erstmal wichtig, das festzuhalten. Und man könnte auch noch, also vielleicht mache ich das noch kurz, bei der trinitarischen Formel, also dem, womit ich eigentlich abschließen wollte, da endet Marx mit einem Zitat, das ich kurz vorlesen möchte, weil das kann man dann auch gut zu einer frühen Position im Manifest gegenüberstellen. Und das betrifft eben auch deine Frage. Da sagt Marx, eben im Zusammenhang der trinitarischen Formel, die ich jetzt gar nicht mehr behandelt habe, wo aber diese gesamte verkehrte Erscheinungswelt sozusagen resümiert wird, darüber sagt Marx: Die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit ist hiermit mit dieser trinitarischen Formel vollendet. Die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, Verselbstständigung, Verknöcherung und so weiter und so fort, Personifizierung der Sachen, Versachlichung der Produktionsverhältnisse, diese Religion des Alltagslebens, diese Welt des Scheins. Also so umschreibt der Marx die trinitarische Formel, die eben für das Alltagsbewusstsein von Arbeiter und Kapitalist entscheidend ist. Und das ist jetzt durchaus spannend, wenn man das jetzt, das mache ich vielleicht einfach kurz, dem kommunistischen Manifest, also gegenüberstellt, wo Marx eben ganz anders über die bürgerliche Welt spricht. Da sagt er noch, die Bourgeoisie hat mit einem Wort an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte Dürreausbeutung gesetzt. Und weiter unten, alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Also hier hat man noch also die Welt der Bourgeoisie. Jetzt ist die Ausbeutung, liegt offen zutage und die direkte Gegenposition zu dem, was ein Kapital macht, wo er eben von der verzauberten, verkehrten Welt des Scheins und der Religion des Alltagslebens spricht. Aber ich meine, ich kann die Frage nicht beantworten, aber man kann es mal so festhalten. Und dann eben fragen, inwieweit die Revolutionstheorie, die Marx ja am ersten Band des Kapitals ja noch hat, also mit die Expropriateure werden expropriiert und so weiter, das ist ein geschichtlich notwendiger Prozess, inwieweit es eigentlich von seiner eigenen Kritik der politischen Ökonomie gedeckt ist. Aber ich meine, da könnte... Kann ich so nicht mehr dazu sagen. Also. Aber würde jetzt, also du kennst ja Marx nur auswendig, würde jetzt das, gibt es grundsätzliche Widersprüche in der Theorie, wenn ich jetzt einmal sagen würde, naja, so ist die Wirtschaft ja doch ganz erfolgreich, jetzt verteilen wir halt einfach allen einen Zins um. Wäre das prinzipiell noch, also mit der marxischen Theorie tragbar, oder gibt es da irgendwelche Widerstände, warum das eben nicht geht, warum es so eine Revolution geben muss und Klassenlosgesellschaft und so weiter? Also das folgt sicher nicht aus der marxischen Theorie, wie generell überhaupt jetzt keine Handlungsanweisung sich daraus ziehen lässt, aber noch eher kann man sowas mit dem Ausgang von der Kritik der politischen Ökonomie kritisieren, die eben die Distributionsverhältnisse, also die Verteilungsverhältnisse als bedingt durch die Produktionsverhältnisse ansieht und insofern immer bei den Produktionsverhältnissen ansetzen würde, und deswegen könnte man mit Marx also ein Programm der Umverteilung natürlich rechtfertigen, aber das war nicht Marxens, also würde ich sagen, politische Intention. Ja, und wie war der zweite Teil der Frage? Also mit dem Klassenkampf und so, da kann man auch, also wie wird der, also ich würde sagen, es ist durch die, oder zumindest die Tatsache, dass, wie es bei Lukács dann der Fall ist, dass die Arbeiter eine privilegierte Erkenntnisposition hat, das würde ich sagen, kann man im Ausgang von der Kritik der politischen Ökonomie eigentlich nicht behaupten. Und auch, dass man im Klassenkampf ist wieder so eine Geschichte, was versteht Marx unter Klassenkampf, also wenn man im ersten Band des Kapitals, ist ja der Klassenkampf auch Thema, aber da wird er ganz und gar nicht sozusagen als systemsprengendes Element behandelt, sondern als eher System, wenn man so will, stabilisierendes Element, also Kampf um den Normalarbeitstag, wo sich jeder der beiden antagonistischen Parteien auf sein Recht als Warenbesitzer beruft, die Arbeiter auf das Recht, das sie als Warenbesitzer haben, an ihrer eigenen wahre Arbeitskraft, dass die also morgen wieder zum Markt getragen werden kann, der Kapitalist das Recht am Gebrauchswert der Arbeitskraft, die er kauft, und diese beiden Rechte stehen sich also antagonistisch gegenüber, und daraus entwickelt sich dann, weil es eben nicht sozusagen immanent bestimmt ist, der Klassenkampf um die Bestimmung des Normalarbeitstags. Das ist aber zumindest an der Stelle im ersten Band nichts, was jetzt revolutionäre Konsequenzen hätte, so wie es von Marx verhandelt wird. Wenn man nachher nicht vergessen, wenn man über Revolutionstheorie redet, redet man ja oft über das Kommunistische Manifest. Das hat ja Marx mit Engels geschrieben, bevor er mit seinen ökonomischen Studien überhaupt angefangen hat. Da hatte er noch keine eigene Werttheorie, soweit ich weiß, sondern hat bloß die von Ricardo kritisch benutzt, und hat ja auch überhaupt noch keinen Fetischismus entwickelt. Und er schreibt dann auch über die Klassen relativ wenig, und im dritten Band hört er dann, so, wo er mit den Klassen anfangen will, hört er ja auf. Er ist dann gestorben, hat es nicht fertig machen können. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass er sein Projekt nie richtig beenden konnte. Und was ich jetzt noch irgendwie in die Verteilungsfrage sagen kann, also wenn man eine Sache aus dem Marx und Kapital lesen kann, meiner Meinung nach, ist es auf jeden Fall, dass Kommunismus oder eine freie Gesellschaft eigentlich nur sein kann mit einer kommunistischen Produktionsweise, dass die Produktionsmittel vergesellschaftet werden. Ohne das ist auf jeden Fall Kommunismus undenkbar, und das ist auf jeden Fall ein Kernpunkt. Aber wie man das jetzt erreichen kann, sagt meiner Meinung nach Marx relativ wenig aus. Man könnte auch noch eingehen auf einen Aspekt, das muss ich vielleicht der Vollständigkeit halber noch erwähnen, der Ideologiekritik, den ich hier überhaupt nicht erwähnt habe. Also ich habe jetzt diesen Gang vom Wesen zur Erscheinung nachgezeichnet, aber es gibt noch, ja, so einen anderen Aspekt der Ideologiekritik, der dann vor allem für auch die kritische Theorie wichtig ist. Und der bezieht sich auf dieses Verhältnis von Tiefe und Oberfläche, so bezeichnet es Marx selber immer, Oberfläche der einfachen Warenzirkulation, Oberfläche der Gesellschaft, die Sphäre der einfachen Warenzirkulation, wo sich die Menschen als Warenbesitzer gegenübertreten und die Sphäre der Tiefe, wo sie sich eben als Kapitalist und Arbeiter gegenübertreten. Und die Sache ist die, dass bei Marx ja zwar die Warenzirkulation, die Sphäre der einfachen Zirkulation, historisch eine Voraussetzung ist für die kapitalistische Produktion einerseits, andererseits sich aber auch erst totalisiert auf Basis der kapitalistischen Produktion. Also die einfache Zirkulation beherrscht den gesamten Stoffwechsel der Gesellschaft erst auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise, also des Verhältnisses von Kapital und Arbeit. Und daraus ergibt sich dann also für die Ideologiekritik eine entscheidende Konsequenz, weil sich eben in der Sphäre der Warenzirkulation die Menschen nur als Warenbesitzer und damit als Freie und Gleiche gegenübertreten. Aber diese ganze Sphäre ist selbst nur Oberfläche dieses Prozesses von Kapital und Arbeit. Und die gesamte, wenn man so will, Demokratietheorien knüpfen eben an die Sphäre der einfachen Warenzirkulation und den Bestimmungen der Menschen, wie sie sich dort gegenübertreten, an, also an die Ideen der Freiheit und Gleichheit. Und das ist eine Dimension der Ideologiekritik bei Marx, der sozusagen, also die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, die aber wichtig ist, weil man da Marx auch geschichtlich verorten kann, weil er zum einen durchaus den Fortschritt begrüßt, der darin liegt, dass sich die Menschen als Freie und Gleiche gegenübertreten, eben in der Sphäre der Warenzirkulation. Das begrüßt er, aber er zeigt eben auf diesem Niveau der Geschichte sozusagen nach, gegen bürgerliche Theorien, wie diese gesamte Sphäre selber nochmal auf dem Verhältnis von Kapital und Arbeit und dem Antagonismus beruht. Also das ist eine Dimension der Kritik und Ideologiekritik, die ich überhaupt nicht jetzt erwähnt habe, die man aber doch wenigstens noch kurz anschneiden muss. Und ich glaube, gerade für Adorno ist und die kritische Theorie ist das auch wichtig. Und zwar, dass du ganz am Anfang gesagt hast, dass du alles unter Ideologie nicht verstehen willst. Und das ist so ein Begriff irgendwie auch von zumindest einer linken Alltagssprache. Und du skizzierst ja den Ideologiebegriff bei Marx, du stellst ihn dar, wie er in Deutschland sehr stark ökonomisch determiniert. Also es ist ein ökonomischer Prozess, der sich irgendwie dann so seine Scheinwirklichkeit schafft. Würdest du jetzt ich glaube, dass sich viele Dinge, die so in der Wirklichkeit passieren, relativ schwer, zumindest direkt aus einem ökonomischen Prozess heraus erklären lassen. Würdest du oder würde Marx, die Frage jetzt tatsächlich an beide, sagen, dass in Punkten, wo das jetzt nicht offen liegt, also beispielsweise bei dem Zins, irgendwie schwang ja hier immer der Antisemitismus mit, dass ich sicherlich zu Teilen daraus erklären lässt, wirst du jetzt andere Dinge, die ich jetzt einfach mal Ideologien nenne, wie jetzt ein Rassismus, ein Sexismus etc., auch sagen, dass diese vermittelt über eine Ökonomie, also einfach über mehrere Vermittlungsschritte oder über mehrere Mystifikationen daraus erklären zu werden, oder würdest du sagen, das trifft dann einfach den Begriff Ideologie nicht mehr und man müsste dem anderen Namen geben? Mir ging es erstmal jetzt in dem Vortrag nur darum, ich meine, das sind weitergehende Fragen, aber mir ging es erstmal nur darum, von diesem Begriff des notwendig falschen Bewusstseins auszugehen, der also nicht ganz genau, aber ähnlich schon bei Marx so vorkommt, aber dem man ja im Wesentlichen der kritischen Theorie zuschreibt, oder Adorno spricht von notwendig falschem Bewusstsein und gesellschaftlich notwendigen Schein. Und das ist ja ein Ideologiebegriff, der so in diesen Kreisen ja doch relativ populär ist. Und mir ging es jetzt vor allem darum, erstmal zu explizieren, was das eigentlich unterstellt, wie ich am Anfang gesagt habe. Also was ist unterstellt, damit man überhaupt von Ideologie in diesem Sinne sprechen kann, von notwendig falschem Bewusstsein. Und dann ging es mir eben darum, aufzuzeigen, dass das eben diese Differenz von Wesen und Erscheinung sozusagen unterstellt. Das war erstmal alles, was ich also sagen wollte. Und wie man den Begriff Ideologie jetzt verwendet, ich hätte auch heute gar nicht von Ideologie sprechen können, sondern eben nur von notwendig falschem Bewusstsein. Das ist halt eine Frage, die man sich dann stellen kann. Aber dazu habe ich jetzt eigentlich auch nichts gesagt. Und es ist eben auch schon eine schwierige Frage, ich habe es ja angedeutet, weil ich nicht denke, dass man jetzt zum Beispiel den Antisemitismus in dem Sinne des notwendig falschen Bewusstseins ableiten kann, so wie zum Beispiel diese verkürzte Kritik am zinsdrängenden Kapital, die tatsächlich in diesem Sinne ein Stück weit notwendig falsches Bewusstsein ist, nur halt moralisch aufgeladen noch. Aber dann den weiteren Schritt, also der ist also ohne zum Beispiel den Nationalismus nicht zu haben. Und dann kann man sich wieder fragen, welche Rolle spielt der Nationalismus, wo kommt der her? Ja, aber das sind dann andere Fragen. Also, aber ich würde, also wenn man jetzt sich einigt, man versteht jetzt Ideologie so als notwendig falsches Bewusstsein, dann muss man sich schon fragen, inwiefern man im Antisemitismus unter diesen Ideologiebegriff stellen kann. Also das ist durchaus, denke ich, problematisch. Darf ich nochmal eine Verständnisfrage zu dem Punkt, der vorher mit dem Normativen kam? Ich hab das, glaube ich, nicht so richtig verstanden, wieso Marx sich jetzt im Kapital widerspricht in dem, was er im Kommunistischen Manifest sagt. Kannst du es nochmal erklären? Oder? Also ich habe so verstanden, dass er die Kapitalisten im Kommunistischen Manifest irgendwie verantwortlich dafür macht, dass sie die Arbeiter ausbeuten und im Kapital irgendwie so eine Notwendigkeit ist, dass man das halt der Schein ist und dass sie das dann tatsächlich gar nicht so richtig begreifen. Und dass sie deswegen eigentlich nicht zur Verantwortung gezogen werden können, weil sie den ganzen Prozess selber nicht begreifen. War das so? Oder? Nee, das war nicht der Punkt. Vor allem, weil gerade das Kommunistische Manifest eigentlich ein riesiges Abfeiern der Bourgeoisie ist, also in großen Teilen. Da geht es zeitenweise also um die Fortschrittlichkeit der Bourgeoisie. Und der Punkt war der, dass im Kommunistischen Manifest eben unterstellt wird, dass im Unterschied zu feudalen Verhältnissen beispielsweise jetzt die Menschen, wie er da sagt, gezwungen sind, ihre Lebensverhältnisse, und das heißt in dem Fall auch das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, das eins der Ausbeutung ist, gezwungen sind, eben so zu sehen, wie es ist. Also in feudalen Verhältnissen ist alles irgendwie verzaubert durch Rechtsverhältnisse und so weiter und so fort. Und in der bürgerlichen Gesellschaft ist alles einfach offensichtlich. Da gibt es also eben keine, jetzt mit der Sprache vom Kapital, keine Differenz von Wesen und Erscheinung. Und genau das hat sich dann zum Kapital vollkommen umgekehrt. Da ist es eben genau nicht so, dass es genau in vorkapitalistischen Gesellschaften für Marx so, dass die Verhältnisse so erscheinen, wie sie auch wirklich sind und wo die Menschen die Ausbeutung sozusagen mit nüchternen Augen sehen, aber eben in der bürgerlichen Gesellschaft ist es nicht mehr so. Das ist eine verzauberte, verkehrte Welt, wo das die Tatsache der Mehrwertproduktion eben ein Geheimnis ist. Er spricht sogar einmal von einem verborgenen Mysterium, das man erst entdecken muss durch 30 Jahre Studium in der Londoner Bibliothek oder so. Kann es sein, dass er das vielleicht einfach polemisch benutzt, dann im Kapital, im Kommunistischen Manifest, dass er halt dadurch sich erhofft, irgendwie mehr Leute auf seine Seite zu bekommen? Ja. Ja, es ist ja auch, entspricht halt dem Charakter eines Manifests auch. Ja. Mit Sicherheit. Ja, soll ich die Veranstaltung schließen? Dann schließe ich sie jetzt. Also danke fürs Kommen und wir sind dann noch da.